ist auf alles funktioniert. Von der Straße geprügelt, wird uns gemacht, unterdrückt, ein Mitmensch, alle Rechte untersagt. Sprengt euch Ketten, bringt an Autorität, und in der Mitte immer noch lebt. Scheißegal, ja, das ist ohne Hitler, ein Protest, ein Protest, ein Nimmelschrein. Ja, mir ist ein Egal, ein Erfolg, ein Nimmelschrein. Ja, mir ist ein Egal, ein Erfolg, ein Nimmelschrein. Ja, mir ist ein Egal, allein, allein, allein. Ist ein Egal, allein, allein, allein. Ist ein Egal, allein. Ist ein Echter allein, allein, allein, allein. Ist ein Echter.